und sie der Zeit feiert. So ist es nicht eine gewöhnliche geschichtliche Erinnerung. Fremdgeist und fremde Ideen sind in unser Volk, haben sich eingenistet und haben böses Unheil angerichtet. Und im Kampf um die Heimat, im Kampf um die beste Gestaltung unseres Heimatlandes, halten wir fest und zusammen.